Körper sind Spektren. An manchen ist Speck dran, an manchen Spinat, Gewürze, Glutamat. Gekocht und gebraten, roh in Salaten, mit Zimt und Zucker, Butter und Panat. Und biologisches Geschlecht ist ein witziger Serviervorschlag. Was du bist, ist ein Körper, leblose Materie, ein Zellhaufen, ein gewaltiger, zu gewaltig, wenn du mich fragst. Da könnten schon ein paar Zentimeter weg, hier und da und dort ein paar dazu. Das mundet dem Auge besser, das macht dich verständlich und einordnenbar, denn das da, das hat da ja eigentlich gar nichts zu suchen, denn we can always tell. Ich sag's mal so, dein Körper ist eine Box und du ragst halt leider aus deiner heraus. Denn we can always tell. Erstens, nein. Zweitens, du hast da so einen, also, wie soll ich sagen, also, du hast einen Damenbart. We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, Havara, das ist kein Damenbart, das ist ein Badass-Bitch-Bart. We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, ich habe einen Körper und der wird mich verraten. Mein Körper wird dir sagen, ob das auch ja zusammenpasst, was du über mich annehmen magst. Ich kann in einer Gruppe Cis-Dudes sitzen. Drei davon haben längere Haare als ich. Wir haben alle ähnliche Kleidung an. Wir trinken alle dasselbe Getränk, sitzen alle gleich da. Einer hat lackierte Fingernägel und ich bin ja eigentlich eh froh, deiner Trinkanimation zu entgehen, aber bitteschön erstens nicht mit den Worten, du bist der Frau, du darfst aussetzen. Und zweitens werden meine Freunde trotzdem dazu genötigt, sich noch drei Stamperl in ihre maskulinen Münder, an ihren maskulinen Stimmbändern vorbei, in ihre maskulinen Mägen zu ballern, denn ihre maskulinen Lebern sind ja für sowas gemacht. We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, ich habe einen Körper und der ist müde. Ich kann mich drehen und wenden, anders stehen, verändern, mit Füßen und Händen rudern und kentern, solange ich nicht an mir herumschnipseln lasse oder Substanzen zu mir nehme. Und das kann man ja wollen, aber ich will es aber nicht wollen müssen, wird das Erste, was Leute über mich glauben zu wissen, sein, dass, was überhaupt? We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, wofür? Was hast du davon? Was willst du mit diesem Halbwissen anfangen, wenn du nicht meine Ärztin bist? Dass mein Körper wenig bis gar nichts mit meinen Lebensgewohnheiten zu tun haben muss, es sei denn, jemand zwingt mich dazu, ist hoffentlich inzwischen bei halbwegs allen angekommen. Also, was willst du mir damit sagen? We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, es ist wirklich nicht meine Schuld, dass ihr die Boxen so klein macht, dass kaum jemand reinpasst. We can always tell. Erstens, nein, das könnt ihr nicht. Zweitens, ich weiß, dass die nun folgende Ausführung kein zielführendes oder diskursfreundliches Argument darstellt, aber haltet doch einfach die Fresse. We can all... Liebe Cis-Typen mit feinen Gesichtszügen, liebe Buben mit Man-Boobs, liebe Siegfrieds unter 1,70, liebe Ingrids über 1,70, liebe Damen, die mehr Bart als ihre Brüder haben, liebe Homo-Frauen mit Monobrauen, liebe Görn mit Girl-Dicks, liebe menstruierenden Männer, liebe Mannsweiber, Znjachtel und verhunzte Burschen, liebe Kings mit kleinen Knien, liebe Queens mit kantigem Kinn, liebe Non-Binary-Dynasty. Körper sind Spektren. An manchen ist Speck dran, an manchen Spinat, Gewürze, Glutamat. Gekocht und gebraten, roh in Salaten, mit Zimt und Zucker, Butter und Panat. Und biologisches Geschlecht ist ein witziger Serviervorschlag. So ein Rezept aus den USA, bei dem die Mengen nie stimmen und die halben Zutaten nicht erhältlich sind. Oh nein, zu dumm aber auch, da müssen wir wohl umdisponieren. Ach, scheiß aufs Rezept, wir improvisieren.